Achtens, die Nieren. Die Nieren repräsentieren im menschlichen Körper den Partnerschaftsbereich. Nierenschmerzen und Nierenerkrankungen treten immer dann auf, wenn man in Partnerkonflikten steckt. Partnerschaft meint hier nicht Sexualität, sondern ganz grundsätzlich die Art und Weise, den Mitmenschen zu begegnen. Die spezifische Weise, wie jemand einem anderen Menschen begegnet, zeigt sich am deutlichsten innerhalb der Partnerschaft, ist jedoch auf jede andere Kontaktperson übertragbar. Um den Zusammenhang zwischen den Nieren und dem Partnerschaftsbereich besser verstehen zu können, mag es nützlich sein, zuerst die psychischen Hintergründe einer Partnerschaft genauer zu betrachten. Die Polarität unseres Bewusstseins bringt es mit sich, dass wir uns nicht unserer Ganzheit bewusst sind, sondern uns immer nur mit einem Ausschnitt aus dem Seienden identifizieren. Diesen Ausschnitt nennen wir das Ich. Das, was uns fehlt, ist unser Schatten, den wir per Definitionem nicht kennen. Der Weg des Menschen ist der Weg zu größerer Bewusstheit. Der Mensch ist ständig gezwungen, bisher unbewusste Schattenanteile bewusst zu machen und sie in seine Identifikation zu integrieren. Dieser Lernprozess kann nicht früher sein Ende finden, bis wir ein vollkommenes Bewusstsein besitzen, bis wir heil sind. Diese Einheit umfasst die ganze Polarität in ihrer Ungeschiedenheit, also auch männlich und weiblich. Der vollkommene Mensch ist androgyn. Das heißt, er hat die männlichen und die weiblichen Aspekte in seiner Seele zur Einheit verschmolzen. Chymische Hochzeit. Androgynität darf man nicht mit einem Zwitter verwechseln. Selbstverständlich bezieht sich die Androgynität auf die psychische Ebene. Der Körper behält sein Geschlecht. Aber das Bewusstsein identifiziert sich nicht mehr damit. Ähnlich einem kleinen Kinde, das körperlich auch ein Geschlecht hat, sich aber damit nicht identifiziert. Das Ziel der Androgynität findet seinen äußerlichen Ausdruck auch im Zölibat und in der Kleidung der Priester und Mönche. Mann sein heißt, sich mit dem männlichen Pol seiner Seele zu identifizieren, wodurch der weibliche Anteil automatisch in den Schattenbereich rutscht. Frau sein heißt entsprechend, sich mit dem weiblichen Pol seiner Seele zu identifizieren, wodurch der männliche Pol ins Schattendasein gelangt. Unsere Aufgabe ist es, uns unseren Schatten bewusst zu machen. Das können wir aber nur über den Umweg der Projektion. Wir müssen das, was uns fehlt, über den Umweg des Außen suchen und finden, obwohl es in Wirklichkeit immer in uns ist. Das klingt anfänglich paradox und wird vielleicht deswegen so selten verstanden. Doch Erkenntnis bedarf nun einmal der Spaltung von Subjekt und Objekt. Zwar kann beispielsweise das Auge sehen, doch es kann noch lange nicht sich selbst sehen. Dafür braucht es den Umweg der Projektion auf eine Spiegelfläche. Nur so kann man sich selbst erkennen. In derselben Situation sind wir Menschen. Der Mann kann seinen weiblichen Seelenanteil, C.G. Jung nennt ihn Anima, nur über die Projektion auf eine konkrete Frau bewusst machen. Das Gleiche gilt umgekehrt für die Frau. Wir können uns den Schatten geschichtet vorstellen. Da gibt es sehr tiefe Schichten, die in uns das Grauen auslösen und vor denen wir deshalb große Angst haben. Da gibt es Schichten, die nahe an der Oberfläche liegen und auf ihre Bearbeitung und Bewusstwerdung warten. Begegne ich nun einem Menschen, der einen Bereich lebt, der bei mir selbst im oberen Bereich des Schattens liegt, verliebe ich mich in ihn. Das letzte Wort ihn kann man sowohl auf den anderen Menschen als auch auf den eigenen Schattenanteil beziehen, denn beides ist letztlich das Gleiche. Das, was wir an einem anderen Menschen lieben oder hassen, liegt letztlich immer in uns selbst. Wir sprechen dann von Liebe, wenn ein anderer einen Schattenbereich reflektiert, den wir in uns gern bewusst machen möchten, doch wir nennen es Hass, wenn jemand eine sehr tiefe Schicht unseres Schattens reflektiert, der wir in uns noch gar nicht begegnen wollen. Wir finden das andere Geschlecht attraktiv, weil es uns fehlt. Wir haben oft Angst vor ihm, weil es uns unbewusst ist. Die Begegnung mit einem Partner ist die Begegnung mit dem uns unbewussten Seelenaspekt in uns. Wenn dieser Mechanismus der Spiegelung eigener Schattenbereiche im anderen ganz klar ist, werden wir alle Partnerprobleme im neuen Licht betrachten. Alle Schwierigkeiten, die wir mit unserem Partner haben, sind Schwierigkeiten, die wir mit uns haben. Unser Verhältnis zu unserem Unbewussten ist immer ambivalent. Es reizt uns und wir haben Angst davor. Genauso ambivalent ist meist unser Bezug zum Partner. Wir lieben und hassen ihn, wollen ihn ganz besitzen und am liebsten loswerden, finden ihn wundervoll und entsetzlich. In allen Aktivitäten und allen Reibereien, die eine Partnerschaft ausfüllen, bearbeiten wir immer unseren Schatten. Deswegen finden immer relativ gegensätzliche Menschen zueinander. Gegensätze ziehen sich an, das weiß jeder. Und doch wundert man sich immer wieder von Neuem, wieso gerade diese beiden zusammengefunden haben, die doch gar nicht zusammenpassen. Sie passen umso besser, je größer die Gegensätze sind, denn jeder lebt den Schatten des anderen. Oder, pointiert formuliert, jeder lässt seinen Schatten vom Partner leben. Partnerschaften zwischen zwei recht ähnlichen Menschen wirken zwar ungefährlicher und sind auch bequemer, aber sie bringen für die Entwicklung der Beteiligten meist nicht sehr viel. Es spiegelt sich im anderen nur der eigene, bewusste Bereich. Das ist unkompliziert und langweilig. Man findet sich gegenseitig wunderbar und projiziert den gemeinsamen Schatten auf die restliche Umwelt, die man dann gemeinsam meidet. Fruchtbar sind nur die Reibungen in einer Partnerschaft. Denn nur dadurch, dass man seinen Schatten am anderen bearbeitet, kommt man sich näher. Damit dürfte deutlich werden, dass das Ziel dieser Arbeit in der eigenen Ganzheit liegt. Im Idealfall sollten am Ende einer Partnerschaft zwei Menschen stehen, die beide in sich ganz geworden oder wenigstens, wollen wir vom Idealfall absehen, heiler geworden sind, da sie unbewusste Seelenanteile in sich durchlichtet haben und so dem Bewusstsein integrieren konnten. Am Ende steht also nicht das turtelnd sich liebende Paar, von denen der eine ohne den anderen nicht leben kann. Der Hinweis, dass man ohne den anderen nicht leben könne, zeigt lediglich, dass jemand aus lauter Bequemlichkeit, man könnte auch sagen Feigheit, den anderen dazu benutzt, den eigenen Schatten leben zu lassen, ohne den Versuch zu unternehmen, die Projektion zu bearbeiten und zurückzunehmen. In solchen Fällen, und das ist die Mehrzahl, erlaubt auch ein Partner dem anderen nicht, dass er sich weiterentwickelt, weil dadurch die eingefahrenen Rollen in Frage gestellt würden. Macht einer eine Psychotherapie, so beschwert sich nicht selten der Partner darüber, dass der andere sich so stark verändert habe. Wir wollten doch eigentlich nur, dass das Symptom verschwindet. Eine Partnerschaft hat dann ihr Ziel erreicht, wenn man den anderen nicht mehr braucht. Nur in einem solchen Fall wurde mit dem Versprechen der ewigen Liebe ernst gemacht. Liebe ist ein Bewusstseinsakt und bedeutet, seine eigene Bewusstseinsgrenze zu öffnen für das, was man liebt, um sich damit zu einen. Dies ist erst dann geschehen, wenn man all das, was der Partner repräsentierte, in seine Seele aufgenommen hat. Oder, anders ausgedrückt, wenn man alle Projektionen zurückgenommen hat und sich mit ihnen vereint hat. Damit ist die Person als Projektionsfläche leer geworden. Leer von Anziehung und Abstoßung. Die Liebe ist ewig, das heißt zeitunabhängig geworden, da sie in der eigenen Seele verwirklicht wurde. Solche Überlegungen wirken immer angstauslösend auf Menschen, die mit ihren Projektionen stark im Materiellen hängen. Sie binden Liebe an die Erscheinungsform statt an Bewusstseinsinhalte. Bei dieser Haltung wird die Vergänglichkeit des Irdischen zur Bedrohung. Und dann hofft man, seine geliebten Angehörigen im Jenseits wiederzufinden. Dabei übersieht man, dass das Jenseits immer da ist. Das Jenseits ist der Bereich jenseits der materiellen Formen. Man braucht lediglich alles Sichtbare im Bewusstsein zu transmutieren und man ist bereits jenseits der Formen. Alles Sichtbare ist nur ein Gleichnis. Warum sollte es beim Menschen anders sein? Die sichtbare Welt muss durch unser Leben überflüssig gemacht werden. Das gilt auch für unseren Partner. Probleme ergeben sich nur dann, wenn zwei Menschen ihre Partnerschaft unterschiedlich nutzen, indem der eine seine Projektionen bearbeitet und zurücknimmt, der andere aber voll in den Projektionen stecken bleibt. Dann wird der Zeitpunkt kommen, da der eine vom anderen unabhängig wird, während dem anderen das Herz bricht. Bleiben jedoch beide Teile in der Projektion stecken, so erleben wir eine Liebe bis in den Sarg und danach die große Trauer, weil die andere Hälfte fehlt. Wohl dem, der begreift, dass einem nur das nicht genommen werden kann, was man in sich verwirklicht hat. Liebe will eins sein, sonst nichts. Solange sie noch auf äußere Objekte gerichtet ist, hat sie ihr Ziel nicht erreicht. Es ist wichtig, die innere Struktur einer Partnerschaft genau zu kennen, um die analogen Bezüge zum Geschehen in der Niere nachvollziehen zu können. Wir finden im Körper sowohl singuläre Organe, zum Beispiel Magen, Leber, Pankreas, Milz, als auch paarig angelegte, wie zum Beispiel Lunge, Hoden, Eierstöcke und Nieren. Betrachten wir die paarigen Organe, so fällt auf, dass sie alle einen Bezug zum Thema Kontakt und Partnerschaft haben. Dabei repräsentieren die Lungen den unverbindlichen Kontakt- und Kommunikationsbereich, während Hoden und Eierstöcke als Geschlechtsorgane die Sexualität repräsentieren. Die Nieren hingegen entsprechen der Partnerschaft im Sinne einer engen, mitmenschlichen Begegnung. Diese drei Bereiche entsprechen übrigens auch den drei altgriechischen Begriffen für Liebe: Philia, Freundschaft, Eros, sexuelle Liebe und Agape, im Sinne des schrittweisen Einswerdens mit allem. Alle Stoffe, die der Körper aufnimmt, gelangen letztlich ins Blut. Die Nieren haben die Aufgabe einer zentralen Filterstation. Hierfür müssen sie erkennen können, welche Stoffe für den Organismus zuträglich und verwertbar sind und welche Abbauprodukte und Gifte ausgeschieden werden müssen. Für diese schwierige Aufgabe stehen den Nieren verschiedene Mechanismen zur Verfügung, die wir hier wegen ihrer physiologischen Komplexität auf zwei Grundfunktionen vereinfachen wollen. Der erste Schritt der Filterung funktioniert nach dem Vorbild eines mechanischen Siebes, in dem Teilchen ab einer gewissen Größe zurückgehalten werden. Die Porengröße dieses Siebes ist genau so groß, dass das kleinste Eiweißmolekül, das Albumin, noch gerade zurückgehalten wird. Der zweite, wesentlich kompliziertere Schritt basiert auf einer Verbindung von Osmose und dem Gegenstromprinzip. Im Wesentlichen beruht die Osmose auf dem Ausgleich zwischen dem Druck- und Konzentrationsgefälle zweier Flüssigkeiten, die von einer semipermeablen Membran voneinander geschieden sind. Dabei sorgt das Gegenstromprinzip dafür, dass die beiden verschieden konzentrierten Flüssigkeiten immer wieder aneinander vorbeigeführt werden, wodurch es der Niere im Bedarfsfall möglich ist, hochkonzentrierten Urin auszuscheiden, zum Beispiel Morgenurin. Bei diesem osmotischen Ausgleich geht es letztlich darum, dem Körper lebenswichtige Salze zu erhalten, wovon unter anderem das Säure-Basen-Gleichgewicht abhängig ist. Dem medizinischen Laien ist meist gar nicht bewusst, von welch lebenswichtiger Bedeutung dieses Säure-Basen-Gleichgewicht ist, das numerisch im pH-Wert ausgedrückt wird. So hängen alle biochemischen Reaktionen, zum Beispiel Energiegewinnung, Eiweißsynthese, von einem in engen Grenzen stabilen pH-Wert ab. Das Blut hält sich damit in der genauen Mitte zwischen basisch und sauer, zwischen Yin und Yang. Analog besteht jede Partnerschaft in dem Versuch, die beiden Pole, männlich, yang, sauer, und weiblich, yin, basisch, zum harmonischen Ausgleich zu bringen. So wie die Niere dafür sorgt, dass das Gleichgewicht zwischen Säure und Base garantiert ist, so sorgt die Partnerschaft analog dafür, dass man durch die Verbindung mit einem anderen Menschen, der den Schatten von einem lebt, in Richtung Ganzheit vervollständigt wird. Dabei kompensiert die andere oder bessere Hälfte durch ihr So-Sein das, was einem selbst fehlt. Die größte Gefahr in einer Partnerschaft ist allerdings immer der Glaube, problematische und störende Verhaltensweisen wären allein dessen Problem und hätten mit mir selbst nichts zu tun. In diesem Falle bleibt man in der Projektion stecken und erkennt nicht die Notwendigkeit und den Nutzen, die vom Partner reflektierten eigenen Schattenbereiche zu be- und verarbeiten, um durch diese Bewusstwerdung zu wachsen und zu reifen. Somatisiert sich dieser Irrtum, so lassen auch die Nieren lebenswichtige Stoffe, Eiweiß, Salze, die Filtersysteme passieren und verlieren damit für die Eigenentwicklung wesentliche Bestandteile an die Außenwelt, zum Beispiel bei der Glomerulonephritis. Sie zeigen damit die gleiche Unfähigkeit, wichtige Stoffe als eigene zu erkennen, wie die Psyche, welche wichtige Probleme nicht als eigene erkennt und deshalb dem anderen überlässt. So wie der Mensch sich im Partner erkennen muss, so brauchen auch die Nieren die Fähigkeit, die von außen kommenden, fremden Stoffe als für die eigene Auseinandersetzung und Entwicklung wichtige Stoffe zu erkennen. Wie stark der Bezug der Nieren zum Thema Partnerschaft und Kontaktfähigkeit ist, lässt sich auch gut an bestimmten Gewohnheiten des täglichen Lebens ablesen. Bei allen Gelegenheiten, bei denen Menschen zusammenkommen, in der Absicht, miteinander in Kontakt zu treten, spielt das Trinken eine übergeordnete Rolle. Kein Wunder, denn Trinken stimuliert das Kontaktorgan Niere und damit auch die psychische Kontaktfähigkeit. Der Kontakt wird schnell noch enger, wenn man mit seinen gefüllten Gläsern und Bierkrügen gemeinsam anstößt. So kann man über das Anstoßen anbandeln, ohne anstößig zu werden. Auch der Eintausch des distanzierten Sie in ein nahes Du ist fast immer mit einem Trinkritual verbunden. Man begießt die Verbrüderung. Menschliche Kontaktherstellung wäre ohne gemeinsames Trinken so gut wie unvorstellbar. Sei es eine Party, ein geselliges Zusammensein oder ein Volksfest. Überall trinkt man sich Mut an, dem anderen näher zu kommen. Entsprechend argwöhnisch betrachtet eine solche Runde dann auch den, der nicht mittrinkt. Denn wer nicht oder wenig trinkt, zeigt damit, dass er seine Kontaktorgane nicht anregen und so in der Distanz verbleiben will. Bei all diesen Gelegenheiten bevorzugt man eindeutig starke diuretische Getränke, welche die Niere besonders kräftig anregen, wie Kaffee, Tee und Alkohol. Gleich nach dem Trinken folgt die Bedeutung des Rauchens bei geselligen Anlässen. Rauchen stimuliert unser anderes Kontaktorgan, die Lunge. Es ist allgemein bekannt, dass man in Gesellschaft meist wesentlich mehr raucht, als wenn man allein ist. Wer viel trinkt, zeigt damit seinen Wunsch nach Kontakt. Die Gefahr besteht jedoch, dass er auf der Ebene der Ersatzbefriedigung stecken bleibt. Nierensteine entstehen durch Ausfällung und Kristallisation bestimmter im Harn überreichlich vorhandener Stoffe, zum Beispiel Harnsäure, Calciumphosphat, Calciumoxalat. Neben den dafür verantwortlichen Milieubedingungen korreliert die Gefahr der Steinbildung stark mit der Flüssigkeitsmenge, die jemand trinkt. Eine große Flüssigkeitsmenge senkt die Konzentration eines Stoffes und erhöht die Löslichkeit. Bildet sich jedoch ein Stein, dann unterbricht dieser den Fluss und kann zu einer Kolik führen. Die Kolik ist ein sinnvoller Versuch des Körpers, den blockierenden Stein durch peristaltische Bewegungen des Harnleiters nach außen zu bewegen. Dieser extrem schmerzhafte Vorgang ist mit einer Geburt vergleichbar. Der Kolikschmerz führt zu extremer Unruhe und einem starken Bewegungsdrang. Reicht die körpereigene Kolik nicht aus, den Stein weiter zu bewegen, fordert der Arzt den Patienten sogar noch auf, zusätzlich Sprünge zu machen, um damit den Stein weiter zu befördern. Darüber hinaus versucht die Therapie, vor allem durch Entspannung, Wärmezufuhr und reichliches Trinken, die Steingeburt zu beschleunigen. Die Entsprechungen auf der psychischen Ebene sind einfach zu sehen. Der blockierende Stein besteht aus Stoffen, die eigentlich ausgeschieden werden sollten, da sie zur Entwicklung des Körpers nichts mehr beitragen können. Er entspricht einer Anhäufung von Themen, von denen man ebenfalls schon längst hätte loslassen sollen, da sie für die Entwicklung nichts bringen. Hält man jedoch an unwichtigen und überlebten Themen fest, so blockieren sie den Fluss der Entwicklung und erzeugen einen Stau. Das Symptom der Kolik zwingt dann zu jener Bewegung, die man durch sein Festhalten eigentlich verhindern wollte. Und der Arzt fordert vom Patienten genau das Richtige, den Sprung. Erst ein Sprung aus dem Alten kann die Entwicklung wieder in Fluss bringen und vom Überalterten, dem Stein, befreien. Die Statistik weiß, dass Männer häufiger an Nierensteinen erkranken als Frauen. Die Themen Harmonie und Partnerschaft sind für den Mann schwerer lösbar als für die Frau, die diesen Prinzipien von Natur aus näher steht. Umgekehrt stellt die aggressive Durchsetzung für die Frau ein größeres Problem dar, da dieses Prinzip dem Mann näher steht. Statistisch zeigt sich dies in der bereits besprochenen Häufigkeit der Gallensteine bei Frauen. Die bei der Nierenkolik eingesetzten Therapiemaßnahmen beschreiben bereits gut die Prinzipien, die bei der Lösung von Harmonie- und Partnerschaftsproblemen hilfreich sind. Wärme als Ausdruck von Zuneigung und Liebe, Entspannung der krampfenden Gefäße als Zeichen des Sich-Öffnens und Weiterwerdens und schließlich die Flüssigkeitszufuhr, die alles wieder in Bewegung und Fluss bringt.